Erster Jesus gab seinen 12 Jüngern Anweisungen. Danach ging er weg. Er wollte in den Städten lehren und die Botschaft erzählen. Zweiter Johannes war im Gefängnis. Er hörte, was Jesus tat. Dann schickte er seine Jünger zu Jesus. Sie sollten Jesus fragen, Dritter, bist du der, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Vierter Jesus antwortete ihnen, geht zu Johannes. Erzählt ihm, was ihr hört und seht. Fünfter Blinde können sehen. Lahme können gehen. Kranke werden gesund. Taube können hören. Tote werden lebendig. Armen wird die gute Nachricht gebracht. Sechster glücklich ist, wer nicht an mir zweifelt. Siebter, als die Jünger weggingen, sprach Jesus zu den Leuten über Johannes. Was wolltet ihr in der Wüste sehen? Ein Schilfrohr, das sich im Wind bewegt? Achter, nein, was wolltet ihr sehen? Einen Mann in feinen Kleidern? Leute mit feinen Kleidern leben in den Häusern der Könige. Neunter, nein, warum seid ihr dann hinausgegangen? Um einen Propheten zu sehen? Zehnter, ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Elfter, über ihn steht geschrieben, ich sende meinen Boten vor dich. Er wird deinen Weg für dich vorbereiten. Zwölfter, ich sage euch wirklich, keiner, der geboren wurde, ist größer als Johannes der Täufer. Aber der Kleinste in Gottes Reich ist größer als er. Dreizehnter, seit der Zeit von Johannes dem Täufer wollen viele Menschen in Gottes Reich. Vierzehnter, alle Propheten und das Gesetz sagten Dinge voraus. Das war bis zu Johannes. Fünfzehnter, wenn ihr es glauben wollt, er ist Elia, der kommen wird. Sechzehnter, wer hören kann, soll gut zuhören. Siebzehnter, mit wem soll ich diese Menschen vergleichen? Sie sind wie Kinder auf dem Markt. Sie rufen ihren Freunden zu, wir haben Flöte gespielt, aber ihr habt nicht getanzt. Wir haben Trauerlieder gesungen, aber ihr habt nicht getrauert. 18. Johannes kam. Er aß und trank nicht. Da sagten die Leute, er hat einen bösen Geist. 19. Der Menschensohn kam. Er aß und trank. Da sagten die Leute, seht, er isst viel und trinkt viel Wein. Er ist ein Freund von Zöllnern und Sündern. Aber die Taten zeigen, was richtig ist. 20. Dann begann Jesus, die Städte zu tadeln. Dort hatte er die meisten Wunder getan. Aber die Menschen dort haben ihre Sünden nicht bereut. 21. Schlimm für dich, Chorazin. Schlimm für dich, Bethsaida. Wenn in Tyrus und Sidon diese Wunder geschehen wären, hätten sie ihre Sünden bereut. 22. Aber ich sage euch, Tyrus und Sidon wird es am Tag des Gerichts besser gehen als euch. 23. Und du, Kapernaum, wurdest du nicht zum Himmel erhoben? Du wirst bis zur Hölle gestoßen werden. Wenn in Sodom die Wunder geschehen wären, die bei dir geschehen sind, würde es noch heute existieren. 24. Aber ich sage euch, dem Land Sodom wird es am Tag des Gerichts besser gehen als dir. 25. Zu dieser Zeit sagte Jesus, ich danke dir, Vater, Herr über Himmel und Erde. Du hast diese Dinge vor klugen Menschen versteckt. Aber du hast sie einfachen Menschen gezeigt. 26. Ja, Vater, denn das hat dir so gefallen. 27. Mein Vater hat mir alles gegeben. Niemand kennt den Sohn, außer der Vater. Und niemand kennt den Vater, außer der Sohn. Der Sohn zeigt ihn, wem er will. 28. Kommt zu mir, alle, die ihr müde seid. Kommt, die ihr schwere Lasten tragt. Ich will euch neue Kraft geben. 29. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Ich bin freundlich und bescheiden. Dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. 30. Denn mein Joch ist leicht und meine Last ist klein.